Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Seit 60 Tagen unbemerkt von der medialen Öffentlichkeit findet in Berlin ein Hungerstreik gegen den Paragraph 129 und für die würdige und letztendlich faire Behandlung von türkischer Opposition in diesem Land statt. Darüber gleich ein kleiner Bericht und Kommentar. Die Basisgewerkschaft FAU Berlin, die hat einen Arbeitskonflikt mit einer sogenannten ökologisch nachhaltigen Firma namens Velocarrier. Da hat es Prozesse gestern gegeben und auch Teilerfolge für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die da kämpfen. Dazu hört ihr was in der Sendung. Mumia Abu-Jamal, der gefangene Radiojournalist, über den wir hier sehr oft berichten, der hatte Ende April Geburtstag und wir hatten ja vor 2 Wochen hier seine Lesung, eine Lesung aus seinem neuen Buch gebracht. Jetzt ein kurzer Bericht zu einer Kundgebung, die stattfand vor der US-Botschaft am 22. April und dann einen sehr ausführlichen Bericht von einer Demonstration, die auch vor einigen Tagen in Berlin stattfand gegen die Kriegshetze im Fall der Ukraine, aber auch in Sachen Aufrüstung und Umverteilung von Steuergeldern an die Rüstungsindustrie, wie es jetzt von der Grünen Partei, der FDP und der SPD so erfolgreich betrieben wird. Dagegen fand eine Demonstration statt. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Um das Ganze überhaupt ertragen zu können, werden wir ein wenig Radau-Musik dazwischen spielen. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's! Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Gestern am 16. Mai 2023 versammelten sich Mitglieder der Freien Arbeiterinnenunion Berlin, kurz auch FAU, und andere solidarische Unterstützerinnen, um drei Kolleginnen und Kollegen zu begleiten, die einen Arbeitsgerichtsprozess gegen die Firma Velocarrier geführt haben. Wir haben vor einigen Wochen schon über diesen Arbeitskonflikt berichtet. Gleich wird nochmal eine Sprecherin hier den Fall genau erklären und es gab auch eine kleine Performance. Es gibt sogar gute Nachrichten. Doch jetzt hört erstmal, worum es dabei geht. Schön, dass ihr alle da seid und uns in unserem Kampf unterstützt. Wir sind von der Betriebsgruppe für der FAU, der Betriebsgruppe Velo und Ecocarrier. Wir stehen jetzt hier schon zum 10. Mal, also zum 10. Tag vor diesem Arbeitsgericht, um unsere Kolleginnen und Genossen im Kampf gegen ausstehende Löhne und die Kündigungen unseres ehemaligen Arbeitgebers Velocarrier und Ecocarrier zu unterstützen. Neben diesen laufenden Gerichtsverfahren, die eben jetzt schon zum 10. Mal unter anderem wir hier stehen, sind wir auch in außergerichtlichen Verhandlungen mit unserem Arbeitgeber, mit Raimund Rasselier, was gerade aber sehr schleppend verläuft. Raimund Rasselier hat leitende Funktionen sowohl in der Velocarrier GmbH als auch in der Ecocarrier AG. Anfang April wurde uns von Raimund Rasselier systematischer Arbeitszeitbetrug und weitere strafbare Handlungen vorgeworfen. Wir wurden als Kriminelle bezeichnet. Wir lassen uns aber von diesen haltlosen Anschuldigungen nicht einschüchtern. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr alle hier seid und uns in unserem Kampf unterstützt. Eine weitere Gewerkschafterin beschrieb den Arbeitsalltag und das Grundproblem mit diesem Unternehmen. So, auch nochmal von mir. Hallo an alle, die gekommen sind und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jede einzelne Person hier zeigt, dass wir nicht damit einverstanden sind, wie wir als Angestellte von Eco und Velocarrier behandelt worden sind. Wir sind LastenradkurierInnen. Wir kennen die Straßen Berlins. Wir haben ein Händchen für Schleichwege. Wir spielen gerne Tetris mit Gemüsekisten, um sie im Lastenrad zu verstauen und schubsen Getränkekisten mehrere Stockwerke nach oben. Wir machen unsere Arbeit gut und gerne, aber unsere Arbeitsbedingungen sind mehr als prekär. Sie sind inakzeptabel. Wir wurden von unserem Arbeitgeber ausgenutzt und mit falschen Versprechungen ruhig gehalten. Unsere Gesundheit wurde aufs Spiel gesetzt. Wir haben lange für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gekämpft, haben nicht mehr als Schweigen und leere Versprechungen erhalten. Zum neuen Jahr erhielten wir unser Geschenk. Ohne rechtsgültigen Grund wurden wir massenweise gefeuert. Wir sind hier, um sichtbar zu machen, wie respektlos und verantwortungslos Eco und Velocarrier ihre ArbeiterInnen behandelt. Ein Lastenradunternehmen, das nicht fähig ist, seine eigenen Lastenräder zu reparieren und instand zu halten. Das zuließ, dass Unfälle passierten, weil wir, die FahrerInnen, gezwungen waren, auf kaputten Fahrrädern unsere Arbeit zu machen. Diese Umstände waren lebensgefährlich. Es sind unsere Körper und unsere Gesundheit, die ausgebeutet werden. Wir arbeiten gegen Mindestlohn und das Unternehmen macht damit Profite. Um nur ein Beispiel zu nennen, das Treppengeld, das von den Kunden bezahlt wurde, ging nicht an uns LieferantInnen, sondern floss dem Unternehmen in die Tasche. Das Management jonglierte von Stuttgart und Tübingen aus, wahllos mit Aufträgen und Schichten, ohne jegliche Rücksicht auf die Auswirkungen auf das Leben der ArbeiterInnen zu nehmen. Wir wurden wie Wegwerfware behandelt. Eco und Velocarrier überforderte und beutete unsere Niederlassungsleitung bis zum Burnout aus. Nach der Kündigung der Niederlassungsleitung sollten wir ArbeiterInnen die fehlende Stelle kompensieren, ohne Einarbeitung oder entsprechende Bezahlung. Das Management verzögerte die Aushändigung schriftlicher Verträge, Gehälter wurden nicht korrekt ausbezahlt und ArbeiterInnen wurden illegalerweise von der Krankenversicherung abgemeldet. Wir waren chaotischen und gefährlichen Umständen ausgesetzt. Durch unseren Einsatz und kollegialen Zusammenhalt lief das Tagesgeschäft von Eco und Velocarrier sogar ohne Niederlassungsleitung vor Ort weiter. Dafür gab es keinen Funken Wertschätzung, geschweige denn eine faire Entlohnung. Das darf nicht sein. Der CEO Raimund Rasselier versprach uns Expansion am Standort Berlin, die Lösung aller Probleme und versicherte uns, dass niemand gefeuert werden würde. Derselbe CEO schickte der Mehrheit der Angestellten einen Monat später zu Weihnachten ihre Kündigungen zu. Nach all dem verhinderte das Unternehmen unsere Betriebsratswahl. Trotz mehrfacher Nachfrage händigten sie uns keine Liste der wahlberechtigten MitarbeiterInnen aus. Stattdessen verkündigte die Firma zu diesem Zeitpunkt, dass der ganze Standort Berlin geschlossen werden sollte, angeblich. Mittlerweile sind wir alle, MitarbeiterInnen der Niederlassung Berlin, gekündigt und haben uns selbstständig zusammengeschlossen, um gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Deshalb fordern wir eine faire Abfindung für alle ArbeiterInnen. Deshalb klagen wir im Namen des Kündigungsschutzes und ziehen gegen Eco und Velocarrier vor Gericht. Deshalb protestieren wir und lassen uns nicht unterkriegen. Danke, dass ihr da seid. Einer der offensichtlichsten Mängel von dieser Geschichte um Velocarrier und die Arbeitsbedingungen sind sicherlich die teilweise kaputten Fahrräder, mit denen die Fahrerinnen und Fahrer dort ihre Arbeit verrichtet haben. Und es gab eine kleine Performance, in der einige Leute mit einem solchen Klapperrad vorgefahren kamen. Die Arbeitsbereitgestellt hat, die können wir eigentlich auch vielleicht selber besser bauen und haben euch was mitgebracht. Und dann haben sie ein wenig Greenwashing betrieben. Sie haben die Kiste dieses selbst gebastelten Lastenrads grün angewaschen und folgendes Gedicht in Englisch vorgetragen. Greenwashing. On our last mile, we take over the greenwashing. To express our anger, to show our disagreement. Greenwashing is building your company on subsidies. Selling the promise of a better future. The interest in business. Self-interest. Greenwashers call themselves sustainable. But sustainability should be social as well. Disinterest in your workers is not. Not paying your workers is not. Endangering your workers is not. Firing your workers is not. This is the opposite of sustainability. Die Gewerkschaft FAU, die ja diesen Konflikt führt mit Velocarrier, die geht davon aus, dass die Massenentlassung, die das Unternehmen Anfang des Jahres getätigt hat, nicht juristisch zulässig gemacht wurden. Es gab keine Massenentlassungsanzeige, es gab keine damit verbundene Sozialausfallgeschichten. Die wurden nicht getätigt nach Meinung der Gewerkschaft. Und vor Gericht gab es einen Erfolg für die drei Arbeiterinnen und Arbeiter, die dort heute erschienen waren. Die Firma Velocarrier zeigte sich bereit, einen Vergleich einzugehen, der nach den Interessen der Arbeitenden dann abgeschlossen wurde. Das ein Zwischenbericht zur selbstorganisierten Betriebsarbeit in dieser Stadt. Völlig unbemerkt von der Berliner Medienlandschaft läuft ein unbefristeter Hungerstreik in dieser Stadt, und zwar für die Gerechtigkeit für die Gefangenen Hasan Unutan, Ishan Şibelek, Özgül Emre und Serkan Küpeli. Das sind vier Gefangene, die nach dem Paragraphen 129a b in Deutschland in Haft sitzen, in Erfüllungsgehilfe für den autokratischen Staatsführer der Türkei Erdogan, auch wenn wir jetzt nicht wissen, ob er nochmal wieder gewählt wird, aber das ist halt die Erfüllungsgehilfenpolitik, die die deutsche Regierung gerne dafür ausübt, türkische Opposition auch in diesem Land zu kriminalisieren. Und es gibt eine Unterstützerin, sie heißt Eda Deniz Haydaroglu, sie ist 22 Jahre alt und sie ist seit dem 18. März 2023 an einem unbefristeten Hungerstreik für die Gerechtigkeit für diese vier Gefangenen. Sie fordert die Abschaffung der Paragraphen 129a und b. Und sie befindet sich von Montag bis Freitag auf einer Mahnwache vor dem Bundesjustizministerium in Berlin. Diese Mahnwache geht täglich von 11 bis 18 Uhr. Und sie fordert konkret, dass der, wie sie es nennt, Nazi-Paragraph 129a und b Strafgesetzbuch diskutiert, in Frage gestellt wird und schließlich aus dem Gesetz gestrichen wird. Wer sie bei ihrem Hungerstreik besuchen und unterstützen oder vielleicht auch mit ihr diskutieren will, Eda Deniz Haydaroglu ist, wie gesagt, jeden Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr vor dem Bundesjustizministerium in Berlin. Ja, ich finde es völlig unverständlich, dass nach fast 60 Tagen Hungerstreik sich kaum ein Medium in dieser Stadt dafür interessiert. Aber hier habt ihr es gehört. Anfang des Monats hatten wir hier den Mitschnitt einer Lesung von Mumia Abu-Jamals neuem Buch Texte aus dem Todestrakt, Essays eines politischen Gefangenen. Am gleichen Wochenende, als diese Lesung aufgenommen wurde, gab es auch eine Kundgebung für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal, zeitgleich in 5 europäischen Städten, vorerst Botschaften, unter anderem in Athen, in London, Paris, so auch in Berlin. Und ihr könnt jetzt einen Redebeitrag hören, der dort gehalten wurde. Free Mumia, freedom of... Liebe Zuhörende, ungeliebte Geheimdienstzentrale, ewig Gestrige da drüben, hallo Berlin. Wir stehen heute wieder für den afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal auf diesem Platz vor der US-Botschaft weil wir seine und die Freiheit aller kämpfenden Gefangenen in den USA fordern. Die USA sind ein Land der Masseninhaftierung, in dem zurzeit ca. 2,14 Millionen Gefangene sogar zu 97% ohne Gerichtsverhandlung eingesperrt sind und größtenteils Zwangsarbeit leisten. Die USA, die sich selbst gerne als das Land der Freien, the Land of the Free, bezeichnen, haben aktuell mehr Gefangene als ihre ökonomische Weltmachtkonkurrenz China und Russland zusammen. Die fortgesetzte Zwangsausbeutung von People of Color und armen Weißen in den USA ist nichts anderes als die moderne Form der Sklaverei, die 1865 zwar formal, aber bis heute immer noch nicht abgeschafft wurde. Mumia Abu-Jamal, der bereits in seiner Jugend in der Black Panther Party journalistisch gegen Rassismus, behördliche Korruption, tödliche Polizeigewalt und politische Repression sich wandte, hat auch seit seiner manipulierten Verurteilung und 42-jährigen Haft weiterhin Truth to Power gesprochen. Als Stimme der Unterdrückten schafft er selbst aus der Haft heraus das Elend und die verweigerte Teilhabe von Millionen ausgegrenzter US-BürgerInnen anschaulich und eindrucksvoll zu beschreiben. Genau deshalb wurde er 1981 kriminalisiert. Der sogenannte Kriminalfall Mumia Abu-Jamal ist eine Erfindung einiger Polizisten und einer Justiz, die ihre Karrieren auf dem Einsperren und Töten schwarzer Körper gemacht haben. Die letzte Episode in dieser sogenannten Rechtsprechung fand Ende März 2023 in Philadelphia statt, als sich eine Richterin nicht traute, die unübersehbaren Rechtsbrüche, auf dem Mumias Verurteilung beruht, anzuerkennen. Unter anderem wurden in Mumias Gerichtsverfahren von 1982 systematisch schwarze Juroren herausgesiebt, entlastende Zeugenaussagen wurden von der Polizei verheimlicht, belastende Aussagen regelrecht erfunden. Einem Zeugen wurde für seine inzwischen widerlegten Aussagen sogar Bezahlung versprochen, auch wenn er diese später nicht erhielt. Erst 2018 händigte die Staatsanwaltschaft von Philadelphia viele dieser Beweise aus, die Mumia und seiner Verteidigung zuvor 36 Jahre lang vorenthalten geblieben waren. Die Richterin Lucretia Clemens, die mit Mitte 30 ganz am Anfang ihrer Karriere in Philadelphia steht, traute sich nicht, ein neues Verfahren einzuleiten, obwohl sogar die US-Verfassung dies zwingend notwendig gemacht hätte. Nun wird diese Auseinandersetzung noch einige Zeit hindurch höher gelegene Instanzen beschäftigen. Aber für den 24. April, 69 Jahre alt werdenden Mumia Abu-Jamal, könnte deren Entscheidung zu spät kommen. Die inzwischen bald 42 Jahre andauernde Haft hat seine Gesundheit stark angegriffen. Medizinische Versorgung ist im gefängnisindustriellen Komplex für Gefangene kaum verfügbar. Wir alle wissen, dass der sogenannte Rechtsstaat in den USA nur für diejenigen existiert, die ihn sich leisten können und kein Widerspruch zur Konzernherrschaft, rassistischer Gesellschaftsordnung und den Kriegen der Weltmacht formulieren. Mumia Abu-Jamal hat bis heute nur durch die weltweite Solidarität überleben können, die 1995, 99 und 2011 seine Hinrichtung verhinderte und sich immer wieder für lebensrettende Gesundheitsversorgung einsetzt. Vertrauen wir auf uns selbst, machen wir kämpfende Gefangene sichtbar und beziehen sie ein. Verbreiten wir Wissen und organisieren uns gegen Ausbeutung, Repression und Krieg. Free Mumia, freedom all! Ich sprach vor einigen Tagen mit einem Bekannten, der selbst seit Jahrzehnten in der Solidaritätsarbeit für Mumia Abu-Jamal aktiv ist, und fragte ihn, was denn gegen diesen Hass und diese Rachsucht, die offensichtlich in der Behandlung von Mumia Abu-Jamal in den USA stattfindet, was dagegen noch alles passieren muss, damit der Radiojournalist endlich freikommt. Und er sagte, Mumia braucht seine wirklichen Freunde jetzt wieder. Er sagte, die Solidaritätsbewegung, die wird Mumia immer in der Öffentlichkeit halten können und die wird ihm vielleicht auch lebensrettende Maßnahmen hin und wieder im Knast verschaffen können. Aber die Stärke, die es gesellschaftlich braucht, um dieses Unrecht aufzuheben, die kann die Solidaritätsbewegung in diesem Fall, in diesem Moment nicht mehr entwickeln. Und hier sind wirklich Leute gefragt, die Mumia Abu-Jamal schätzen und vielleicht bisher noch nicht die Gelegenheit hatten oder die Möglichkeit hatten, ihn zu unterstützen. Die müssten das jetzt machen, denn der Druck muss viel, viel stärker werden, damit er endlich aus dem Gefängnis kommt. Ich fürchte, da hat er recht Und ich würde alle Hörerinnen und Hörer, die das hier in Berlin oder Brandenburg hören und vielleicht sich überlegen, ob sie nicht mal was Praktisches für den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal tun wollen, bitten, nehmt doch mal Kontakt mit Free Mumia Berlin auf. Die freuen sich über Mitarbeit und Zuarbeit oder Unterstützung oder auch ein Netzwerken, wie auch immer. Schaut da einfach mal im Internet unter mumia-hörbuch.de. Das ist die Webseite von Free Mumia Berlin. mumia-hörbuch.de, Hörbuch mit OE geschrieben. Tretet dort in Kontakt mit den Leuten. Es wäre mir eine sehr große Freude, Mumia Abu-Jamal irgendwann auch mal in Berlin empfangen und begrüßen zu können. Das geht natürlich erst, wenn er frei ist. Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. Am 9. Mai 2023 hatte das Bündnis Rheinmetall in Waffnen zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Startpunkt war bei bestem Frühlingswetter am frühen Abend vor der Bundeszentrale der Grünen Partei und das hat seine Gründe, wie ihr im Folgenden hören werdet. Anlass war natürlich die Aktionärsversammlung von Rheinmetall, wo hohe Dividenden auf das Geschäft mit dem Töten ausgeschüttet wurden. Aber das hört ihr im Detail jetzt in den Redebeiträgen der Leute, die dort gesprochen haben. Ungefähr 200 Menschen waren zu dieser Demonstration gekommen. Hallo, wir sind heute hier anlässlich der Aktionärsversammlung des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Dort wurde heute die höchste Dividende seit 10 Jahren vorgeschlagen, 4,30 Euro. Und man feiert das Geschäft mit dem Tod. Rheinmetall exportiert Panzer und Waffen in alle Welt. Und dagegen wollen wir heute auf die Straße gehen. Leider findet die Aktionärsversammlung seit Corona nur noch online statt. Deswegen können wir die Aktionärsversammlung nicht direkt stören. Wir sind das Aktionsbündnis Rheinmetall Entwaffnen. Wir organisieren antimilitaristische Camps und Aktionen gegen deutsche Rüstungskonzerne, zum Beispiel Rheinmetall, aber auch Heckler und Koch. Und wir waren auch schon bei Kraus Maffei Wegmann in Kassel. Ja, wir sind ein Bündnis aus linken Organisationen und wir rufen heute auf, unter dem Motto Rheinmetall entwaffnen, Kriegstreiberei von Grünen und Co. stoppen, weil wir auch den Beitrag der Regierungsparteien zu gefüllten Auftragsbüchern der deutschen Rüstungsindustrie thematisieren wollen. Nämlich durch die enormen Aufrüstungsvorhaben für die Bundeswehr und die Befeuerung des Kriegs in der Ukraine mit immer weiteren Waffenlieferungen. Wir starten hier vor den Grünen, weil es uns ankotzt, dass deutsche Rüstungskonzerne ausgerechnet am Tag des Sieges über Nazi-Deutschland ihre Blutdividende feiern und das deutsche Rüstungsexportkontrollgesetz das auch in Zukunft nicht verhindern wird, weil die Grünen es nicht hinkriegen, das restriktiv umzuformulieren. Es kotzt uns an, dass die Ampelkoalition aufrüstet statt abrüstet und wir uns die Grünen Krieg als friedensstiftende Maßnahme verkaufen wollen. Die Heuchelei der grünen sogenannten feministischen Außenpolitik ist unerträglich. Das ist nicht unser Feminismus. Ein Sprecher der Rosa-Luxemburg-Stiftung erläuterte im Detail, was es mit der Aufrüstung in Deutschland auf sich hat. Wir stehen heute Abend hier vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen. Die Grünen sind an der Bundesregierung beteiligt und sie beteiligen sich maßgeblich an treibende Kraft der herrschenden Politik der Militarisierung. Warum Militarisierung? Uns wird erzählt, dass die Bundeswehr systematisch kaputt gespart worden sei und dass jetzt eine Zeitenwende eingetreten ist, also mit dem 24. Februar, das heißt der russischen Invasion in der Ukraine. Tatsächlich gibt es an diesem Krieg nichts zu rechtfertigen, es ist ein Invasionskrieg, aber es wird schon problematisch dadurch, dass er eben als ein Invasionskrieg begann, mittlerweile zu einem Stellungskrieg geworden ist und erschwerend kommt hinzu, dass er aus einem Bürgerkrieg ursprünglich entstand. Dieser Krieg ist in eine Phase des Abnutzungskriegs eingetreten. Das heißt also, er wird letzten Endes so enden, wie er jetzt ist. Die Frage ist, ob dafür noch weitere 1000 Menschen auf beiden Seiten, Soldatinnen und Soldaten, sterben müssen oder ob er jetzt eingefroren werden kann. Es wird die Lieferung von Waffen, von Offensivwaffen, wird damit begründet mit der Solidarität mit der Ukraine. Was ist daran solidarisch? Dass es die ethnischen und die armen Minderheiten beider Staaten in diesem Krieg verheizt werden für ein Ergebnis, das jetzt schon feststeht. Nämlich, dass dieser Krieg, so wie er jetzt ist, eingefroren wird. Es wird keine sogenannte Rückeroberung der Krim und keine Eroberung des Donbasses geben, um von den dann wahrscheinlich passierenden Kriegsverbrechen ganz zu schweigen. Denn es ist eben ein ethnisch, ökonomisch, politisch zerrissenes Land nach wie vor. Das heißt also, es muss dringend darauf gedrängt werden, dass es zu Friedensverhandlungen kommt. Stattdessen allerdings beteiligt sich die Bundesregierung und namentlich die Außenministerin Annalena Baerbock an einem Kurs, der diesen Krieg auf Dauer stellen wird, mit der ständigen Gefahr einer Eskalation auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung und über die Grenzen der Ukraine hinaus, eben dann in einen dritten Weltkrieg und das im Atomzeitalter. Das ist ein unglaublich gefährliches Szenario und die Aufgabe von Politik, namentlich des Außenministeriums, das Ministerium der Chefdiplomatie ist, müsste darauf gepolt sein, eben die anstehende Verhandlungslösung tatsächlich herbeizuführen und die Bemühungen, die es aus dem globalen Süden gibt, seitens der brasilianischen Regierung, seitens der chinesischen Regierung, aber auch seitens der spanischen Regierung, seitens vormals der italienischen Regierung, also vor Meloni, diese Bemühungen aufzugreifen und eben einen Frieden zu vermitteln, beziehungsweise erst einmal einen Waffenstillstand. Dann wird uns gesagt, wir seien mit dem 24. Februar in eine Zeitenwende eingetreten. Annalena Baerbock spricht von einer 180-Grad-Wende in der deutschen Außenpolitik. Tatsächlich ist es das in dem Sinne, dass eben jetzt dann verkündet wurde, 100 Milliarden Euro an sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr auszugeben. Das ist mittlerweile gar nicht mehr die Grenze. Also der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht davon, dass die Einhaltung des sogenannten 2%-Ziels der NATO nur die Untergrenze sei, Also es sollten mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes, nicht des Staatshaushalts, des Bruttoinlandsproduktes in Rüstung fließen. Und die Bundeswehrinspekteurin Eva Högel von der SPD sorgte für Aufsehen, als sie sagte, sie würde zwar selber keine Erhebungen machen, welches Geld benötigt würde, um die Bundeswehr in Stand zu setzen, aber sie habe von Expertinnen und Experten gehört, dass man mindestens 300 Milliarden Euro einsetzen müsse und diese Zahlen würde sie für glaubwürdig halten. Man kann sich jetzt mal vorstellen, wer diese Expertinnen und Experten sind, das sozusagen vorschlagen, dass es 300 Milliarden sein müssten. Da muss man die Frage aber der systematischen Kaputtsparung der Bundeswehr selber hinterfragen. Es ist nämlich nicht so, dass nicht schon seit 2012 systematisch aufgerüstet worden wäre. Der Bundeswehrhaushalt ist seit 2012-13 um 55,2% angestiegen. Das heißt also, entweder sollten mit diesen Steigerungen der Gelder Hubschrauber bezahlt werden können, die fliegen, oder Bundeswehrsoldaten mit Unterhosen ausgestattet werden, oder es gibt offensichtlich ein Beschaffungsproblem bei der Bundeswehr. Und begründet wird es trotzdem mit dem Argument, es müsste nun abgeschreckt werden. Tatsache ist, dass wenn man alleine die Rüstungshaushalte der europäischen, der NATO-Staaten vergleicht mit denen von Russland, dann übersteigen sie den russischen Rüstungshaushalt um das 13-fache. Dann wird häufig gesagt, naja, aber was ist denn, wenn Donald Trump 2024 in den USA wiedergewählt würde und wenn er dann eben die Unterstützung nach NATO-Artikel 5, dem Bündnisfall, zurückziehen würde, dann wären wir Europäerinnen und Europäer ja plötzlich wehrlos. Fakt ist, wenn man sich das anguckt, dann reichen allein, also sozusagen sind selbst die europäischen NATO-Staaten schon vor der Aufrüstung, waren Russland doppelt überlegen. Doppelt überlegen, was die Rüstungsausgaben anbelangt, doppelt überlegen, was die Zahl der Soldaten anbelangt, nämlich 1,9 Millionen Soldaten und Soldatinnen auf europäischer NATO-Staaten-Ebene, 0,9 Millionen Soldaten auf russischer Ebene, die verteilt sind über das größte Flächenland der Erde. Und was deren Moral ist, das erleben wir zum Glück, gerade in der Ukraine, dass die nämlich auch keinen Bock haben, sich für einen Krieg, in dem sie nichts zu gewinnen haben, verheizen zu lassen. So, dann kommt hinzu, auch was konventionelle Waffen anbelangt, Artillerie, Hubschrauber, Kampfflugzeuge etc., auch da gibt es eine doppelte, oder gab es vor der Aufrüstung schon eine doppelte Überlegenheit der europäischen NATO-Staaten gegenüber Russland. Es ist nämlich so, dass es gar nicht darum geht, hier für Abschreckung zu sorgen. Es geht darum, lange gesetzte Ziele umzusetzen, nämlich nicht mehr Deutschland zu sein, das ein wirtschaftspolitischer Gigant, aber ein außenpolitischer Zwerg ist. Hier werden Vorgaben umgesetzt, die schon weit zurückreichen, weit vor den 24. Februar, ja sogar weit vor das Jahr 2014. Denn die Aufrüstung, die 2014 stattfand, die wurde begründet damals mit neuen Bedrohungsszenarien. Es wurde gesagt, es sei plötzlich der IS aufgetreten und Russland sei zurückgefallen in die Grenzneuziehungspolitik des frühen 20. Jahrhunderts. Die Entscheidung für die Aufrüstung damals stand allerdings schon im Koalitionsvertrag von 2013. Da gab es weder den IS auf dem Radar der außenpolitischen Eliten, noch die Annexion der Krim oder die Abspaltung der Krim. Das Gleiche gilt auch für die 100 Milliarden. Lassen wir uns da nichts einreden. Diese 100 Milliarden waren natürlich nicht erst nach dem 24. Februar beschlossen. Sie stehen auch wiederum im Koalitionsvertrag von Grüne, SPD und FDP. Wann wurde der verabschiedet? Im November 2021. Und wann gab es die ersten Warnungen seitens der CIA vor einer drohenden Invasion Russlands in der Ukraine? Im Dezember. Das heißt, auch hier wurde eine Situation genutzt, um etwas zu verkünden, von dem man immer wusste, die Bevölkerung lehnt das ab. Die Bevölkerung hat aus der historischen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs antimilitaristische Schlussfolgerungen gezogen. Und das heißt also, man geht hier mit Salamitaktik vor, um etwas zu verkünden, was man auf lange Sicht schon immer wollte, was man aber bis hier nicht durchsetzen könnte. Und von daher sollten wir uns hier keinen Sand in die Augen streuen lassen und diese Aufrüstung und diese Politik der Eskalation beenden. Vielen Dank. Das Bündnis Rheinmetall entwaffnen zog dann einen großen Bogen über die grüne Außenpolitik und die Militarisierung in diesem Land. Faschismus, nie wieder Krieg. Das war eine der Losungen, nachdem die Nationalsozialisten vor 78 Jahren besiegt wurden, dem Zweiten Weltkrieg und ihren grausamen Verbrechen ein Ende gesetzt und endlich Millionen von Menschen davon befreit waren. Genau an jenem historischen Tag feiert der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall, der damals tausende Zwangsarbeiterinnen ausbeutete und heute einer der größten Munitionslieferanten der Welt ist, seine Kriegsprofite. Bei Ihrer Aktionärshauptversammlung schütten Sie ganze 186 Millionen Euro Dividende aus. Wir protestieren dagegen und grüßen unsere Genossinnen, die heute Mittag bei der Konzernzentrale in Düsseldorf aktiv waren, und jene feministischen, antimilitaristischen Aktivistinnen, die heute Morgen die Bundesparteizentrale hier mit Geldscheinen und Transpis schmückten. Die Umsätze der vielen deutschen Rüstungsunternehmen steigen kontinuierlich an. Rheinmetall hat 139 sogenannte Kundenländer und Standorte in ganzen 33 Ländern. Das Unternehmen führt das EU-Projekt zur Vereinheitlichung der europäischen Militärs an und profitiert gleichzeitig vom Verkauf von High Technology zur Abschaltung der EU-Außengrenzen. Derzeit baut es eine neue Munitionsfabrik in Unterlüß und plant eine Panzerfabrik in der Ukraine. Sie sind auch Hauptausstatter der Bundeswehr. Armin Pappberger, der Konzernchef, freut sich angesichts der massiven Aufrüstung über den, wie er es nennt, Superzyklus und darüber, der Bundesregierung ein leistungsfähiger Partner sein zu können. Einer Bundesregierung, die Kontrollen für Rüstungsexporte aufweicht, nun ganz offiziell Waffen in Kriegsgebiete schickt, die europäische Militärprojekte vorantreibt und 100 Milliarden in die Bundeswehr pumpt. Geld, das noch nicht einmal da ist. Seit der sogenannten Zeitenwende haben sich die Aktienwerte von Rheinmetall fast verdreifacht. Eine Wende, die im Schatten der russischen Invasion in die Ukraine gesellschaftsfähig gemacht werden soll und die doch schon Joachim Gauck 2014 angekündigt hat. Sie reden von Deutschland als neuer Führungsmacht. Was für erschreckende Ambitionen. Diese neue Verantwortung ist der piefige alte aggressive Imperialismus. Die BRD ist Teil der jährlichen NATO-Kriegsübung und der sogenannten nuklearen Abschreckung. Sie ist viertgrößter Waffenexporteur der Welt und schon seit langem wieder bei Kriegen dabei. Gleichzeitig finanziert sie Folterlager in Libyen und baut die Abschottung der europäischen Außengrenzen mit auf. Wir stellen uns dieser Militarisierung und Aufrüstung entgegen. Es sind Kriege, die die herrschenden Klassen anheizen, aber von uns gekämpft werden sollen. Kriege, für die nicht Sie zahlen, sondern wir, die unterdrückte Klasse weltweit. Kriege für das Kapital, für neue Absatzmärkte, Zugänge zu Ressourcen und billigen Arbeitskräften. Wir lehnen uns auf gegen diese Ausbeutung von uns und der Natur. Die Grenze verläuft noch immer zwischen oben und unten. Wir werden nicht unsere eigenen Klassen in den Rücken fallen. International leiden Menschen unter der Inflation, während die großen Konzerne weiterhin steigende Gewinne abschöpfen. Die Nahrungsmittelkrise hat sich durch die Eskalation des Kriegs in der Ukraine extrem verschärft. Und weil die europäischen Staaten nun das Flüssiggas aufkaufen, haben ärmere Länder im globalen Süden nicht mehr genug. Kein Wunder, dass sie nicht in die Kriegsselberei mit einstimmen. Die Grünen werben mit Klimagerechtigkeit. Wie sieht sie aus? Grüne Energie aus der Westsahara, die völkerrechtswidrige Besetzung durch Marokko ist ihnen egal. Im Senegal wird nach Gas gebohrt und zwischen Uganda und Tansania eine Riesenpipeline gebaut. Dafür werden Menschen von ihrem Land vertrieben. Zur Kühlung der Solaranlagen wird ihnen ihr Wasser genommen. Autoritäre Regime profitieren von den neuen Energielieferketten. Katar und die Militärdiktatur Ägypten werden zu wichtigen Lieferanten fossiler Brennstoffe für Deutschland. Sie sprechen von feministischer Außenpolitik, vergessen Afghanistan und unterstützen weiterhin die Angriffskriege von Staaten wie Saudi-Arabien und der Türkei. Im Jemen tobt seit 8 Jahren Krieg mit deutschen Waffen. Leopard 2 Panzer von Rheinmetall töten weiterhin in Kurdistan. Zum Giftgaseinsatz wird geschwiegen und stattdessen kurdische Genossinnen verfolgt und hier eingeknastet. Denn sie haben kein Interesse an einer Revolution, die zeigt, dass ein friedliches Zusammenleben ohne Ausbeutung und Unterdrückung möglich ist. Welche sogenannten Werte werden also genau verteidigt? Die SPD diskutiert gerade ihr neues Grundsatzpapier, das der Militarisierung freien Lauf gibt. Und die FDP, sie verteidigt schon immer die Interessen der Reichen. Und schon lange arbeiten auch andere Politikerinnen mit Industriellen und Militärs Hand in Hand, in Lobbyverbänden, mit denen Berlin übersät ist. Doch es ist nicht überraschend. Grüne und SPD, wir haben den Jugoslawienkrieg nicht vergessen, wir haben Hartz IV nicht vergessen und wir vergessen auch nicht, dass CDU und AfD genauso wenig unsere Interessen vertreten. Sie beuten uns und die lohnabhängige, besitzlose Klasse weltweit aus, für ihren Reichtum. Schließen wir uns zusammen, denn es gibt keinen Frieden in diesen kapitalistischen Verhältnissen. Revolution statt Zeitenwende, für eine befreite, solidarische Gesellschaft, hoch die internationale Solidarität. Die Die von der grünen Außenministerin Baerbock oft zitierte feministische Außenpolitik war Gegenstand einer besonderen Betrachtung in diesem Redebeitrag, der ihr nun folgt. Militarisierung. Dazu brauchen wir keine sogenannte feministische Außenpolitik à la Baerbock. Dazu brauchen wir feministische Perspektiven auf Befreiung. Die sogenannte feministische Außenpolitik behauptet, politische Entscheidungen unter Einbeziehung feministischer Analysen und Werte umzusetzen. Das war auch vor dem Krieg in der Ukraine ein Märchen und mittlerweile ist diese Erzählung zu einer gefährlichen Lüge geworden. Diese Erzählung dient der Rechtfertigung einer Gewaltlogik des Krieges. Diese Erzählung produziert eine maskulinisierte Kriegswilligkeit und eine feminisierte Schutzbedürftigkeit. Sie führt zurück in das Gesellschaftsbild der 50er Jahre und damit ist sie reaktionär und antifeministisch. Jede militärische Aufrüstung bewegt eine Gesellschaft hin zu einem verinnerlichten militaristischen Denken und Handeln. Dazu gehört auch eine Militarisierung unserer Emotionen und unserer Sprache. Ruhm, Ehre, Nationalstolz, Tapferkeit, Heldentum, Weltmachtrolle. Das Einüben einer solchen Sprache ist die Grundlage einer auf Militär und militärischer Sicherheit basierenden Gesellschaftsordnung. Sie dient der Erhaltung einer Kriegslogik und einer gewalttätigen Interessendurchsetzung. Gewalt gegen Frauen und Queers nimmt in kriegs- und hochmilitarisierten Gesellschaften deutlich zu. Die Aufspaltung in ein Innen und Außen, in ein Wir und das Fremde forciert Rassismus und Nationalismus. Die Ausbeutung der Natur scheint notwendiger. Es gibt nur noch ein Entweder-Oder, nur noch ein Dafür oder Dagegen. All dies verinnerlichen wir im Alltag. Vergewaltigung, Versklavung, Ermordung von Frauen als Teil der militärischen Unterwerfung eines Landes zieht sich durch die patriarchale Geschichte. Krieg ist Gewalt, aber Gewalt existiert nicht nur in militärischen Interventionen, sondern ist Normalzustand in patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Es gibt keinen Frieden im Patriarchat. Der sogenannte Friede ist Krieg gegen Frauen und Queers, bedeutet Vergewaltigung und Feminizide, ist Krieg gegen Geflüchtete, ist Nationalismus, ist Kolonialismus, ist Rassismus, ist kapitalistische Ausbeutung und die Zerstörung der Natur. Was heißt das nun für einen feministischen, antimilitaristischen Kampf? Krieg muss im Alltag bekämpft werden. Wir verabschieden uns von sogenannten Teilbereichskämpfen. So wie wir wissen, dass Unterdrückungsstrukturen eng miteinander verwoben sind, so müssen wir auch unsere Kämpfe miteinander verweben. Kämpfe für Geschlechtergerechtigkeit und gegen Feminizide, für Klimagerechtigkeit weltweit, Antirassismus, Antimilitarismus, Recht auf bezahlbare Wohnungen, Arbeitskämpfe und andere Kämpfe für soziale und ökologische Gerechtigkeit. Rassismus und Nationalismus sind Ausdruck einer patriarchalen, gewalttätigen Herrschaftsordnung. Dagegen stehen wir in internationaler Solidarität. Dualistisches Denken funktioniert nicht, wenn es um Befreiung und um Leben geht. Wenn wir dieses dualistische Denken ablegen, dann würden Mechanismen der Unterwerfung, Eroberung, Zuschreibung nicht mehr funktionieren. Gegen Krieg, Militarisierung und patriarchale Gewalt, für eine freie und solidarische Gesellschaft. Ich hoffe, ich habe euch mit den Widerwärtigkeiten dieser Welthäuser nicht zu sehr die Stimmung verdorben. Was ich immer noch hoffnungsvoll bei all diesen Geschichten finde, ist, dass Menschen sich wehren, sich organisieren, zusammenschließen und zu all diesem Wahnsinn Nein sagen. Und das ist ja auch die einzige Chance, die wir haben. Wir müssen zusammenkommen, uns organisieren und diese Welt ändern. Und wir müssen den Kapitalismus ein für alle Mal beenden, denn sonst werden wir hier alle mit ihm untergehen. Und das ist leider keine schöne Aussicht und eine Menge Arbeit, aber anders geht's halt nicht. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er frei ist, nach Berlin kommt und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Wer diese Sendung nochmal hören will oder vielleicht auch weiterleiten will an Freunde und Bekannte, sozialen Netzwerken ihres oder seines Vertrauens, dem sei unser Blog empfohlen. In wenigen Stunden wird nämlich diese Sendung dort verlinkt sein. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net, radioaktivberlin.nostate.net. Und ansonsten bleibt dran hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Ich verabschiede mich, mein Name ist Markus, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.